herzlich willkommen zum Antcast Episode 627. Das war wohl nichts. Ja, Thema heute Nothing Phone One. Die Keynote ist über die Bühne gelaufen. Eine sehr komische Bühne diesmal. Ich fange mal ganz von hinten an. Genau. Denn die Bühne, die Präsentation war eigentlich ein typischer Hipster-Abklatsch. Ich weiß nicht, wie man sowas Präsentation nennen kann oder Keynote nennen kann. Gut war diese Videoeinführung am Anfang. Sehr schön. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund war, das so zu machen, wie es gemacht wurde. Jedenfalls war das okay. Aber danach ist dann Carl Pei auf die, in Anführungszeichen, Bühne gegangen. Also es war ein Raum, wo ein Haufen Leute drin waren. Dann war eine Videoleinwand, aber so viele Leute waren es gar nicht. Und dann ist er da reingeschlappt und war sichtlich, beeindruckt, ja, von den wenigen Menschen oder, ihr wisst, was ich meine. Der war nervös und dann haben da ein paar rumgestanden mit einer total aufgetretenen Moderatorin, die dort dann eben Leute, scheinbar vorwiegend Mitarbeiter von Nothing, interviewt hat. Und das ging nur wenige Minuten, ich glaube so 15 Minuten oder sowas. Und dann war die Geschichte fertig. Das war, also, wisst ihr, das war so, wie wenn jemand bei mir ins Wohnzimmer kommt und da sind halt ein paar Leute und dann fängt er halt an zu quatschen und dann geht er wieder und eine aufgedrehte Moderatorin rennt durch meine Wohnung und ja, also so ungefähr kann man das sagen. Nicht, dass das jetzt ein Problem ist von Nothing, dass so Google macht es auch, zwar ist es halt noch ein bisschen größer, weil Google halt auch noch eine ziemlich große Firma ist, aber im Prinzip haben die das auch schon eine Zeit lang so gemacht oder bei manchen Events, da denkt man, das ist kein Event, das ist irgendwie so, da hat sich jemand im Wohnzimmer verirrt, ne? Und der quatscht da jetzt rum. Das ist für mich keine professionelle Präsentation, das tut mir furchtbar leid, auch wenn das gerade hip ist. Ja, wenn das der letzte Scheiß ist, okay, gut. Aber es ist für mich keine professionelle Präsentation. Wahrscheinlich soll es das eben auch gar nicht sein, weil das nämlich uncool ist, professionell zu sein heutzutage. Ja. Aber das sehe ich halt eben ganz, ganz anders. Ja. Ich möchte eine richtige Präsentation haben mit Pom-Pom und zack. Das Problem nämlich mit sowas ist, auch wenn das total hip und in und cool ist, ja, wenn man eben nicht das große, professionelle Unternehmen sein möchte, dann wird man eben aber auch so eben nicht eingestuft. Also mit dieser Präsentation, dann da sind sich eigentlich die Fachpresse ziemlich einig. Bei diesem Hype, bei diesem von diesem Telefon, war Großes erwartet worden. Großes wurde erwartet. Und dann laufen da ein paar Typen im Zimmer rum und die Einführung, die vorher mit Video gemacht wurde, die war zwar einigermaßen informativ, aber so ein richtiges Konzept habe ich da nicht gesehen. Gut, jetzt sagen wir eins, machen wir mal so, Präsentation, ja, Schwamm drüber, meine Güte, es gibt ja Wichtigeres als eine professionelle Präsentation. Es kommt ja aufs Smartphone an, richtig? Auf das Produkt kommt es an. Und genau da setzt sich dann auch wieder ein Problem ins Bild, was ich auch schon befürchtet hatte. Denn es waren ja schon einige Daten bekannt und die haben sich auch bestätigt, jetzt weiß man's. Ich meine, es gibt hier noch nicht alle Details, ja. Es war keine ausgesprochene technische Präsentation und das war auch ein kleines Problem. Das Telefon ist weder eine technische Meisterleistung, ja, noch ist es irgendetwas, was dem Hype gerecht werden kann. Das schon mal vorneweg. Selbst mit der perfekten Präsentation wäre da ein fader Beigeschmack drin gewesen. Aber wisst ihr, bei so einer riesen Präsentation kann auch halt eine Begeisterung rübergebracht werden, auch gegenüber den Presseleuten, ja, die dann ja, das sehen und sich begeistern lassen, weil eine winzige Funktion so gut präsentiert wird, dass die Leute sagen, ja, das muss ich haben, das muss ich haben. Hier bei diesem Nothing Phone ist, und das hat sich leider bei dieser Präsentation, bei dieser Keynote gezeigt, das Einzige, was sich hier abhebt von der Konkurrenz, ist dieses dieses signalgebende Element auf der Rückseite. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube, Glyph-Interface wird es genannt. Ja. Das blinkt im bestimmten Mustern, ja, so dass man erkennen kann, wer da gerade anruft. Das Problem ist schon, hoffentlich kann man so einstellen, wer da gerade eine Mail oder eine SMS schreibt. Da fängt schon das Problem an. Anrufen? Also, ich fände, es ist viel wichtiger, dass zum Beispiel, wenn das Gerät dort liegt, also anzeigt, von wem eine Nachricht gerade kommt. Aber da gibt es natürlich auch Probleme mit den einzelnen Messengern. Also ich wüsste nicht, wie ich zum Beispiel im Line-Messenger festlegen kann, dass das so und so blinken soll. Ja. Und was anderes nützt mir nichts. Also Anrufe, die nehme ich schon mal grundsätzlich nicht an. Ja, für mich ist mein Smartphone meine Kommunikationszentrale, Internetzugang, Messaging-Zentrale, fertig. Anrufe kriege ich alle im Jahr vielleicht 2-3 Mal, ja, und das war's. Ich telefoniere nicht mit dem Teil. Okay, so einmal zu dem Thema. Ich denke, das geht auch noch vielen anderen so, dass die Nachrichten wesentlich wichtiger sind als die Telefonanrufe, ja. Die technischen Daten ansonsten, wie schon befürchtet und das hat sich halt jetzt bewahrheitet, ein Snapdragon 778G Plus. Damit ist das Ding ganz klar ein Mid-Range-Gerät und nicht mehr. 6,55 Zoll OLED-Screen mit 120 Hertz, das ist gut, das ist sogar besser als es im Ursprung geheißen hatte. Da hieß es ja, es wären nur 90 Hertz, aber das stimmt nicht. Es ist 120 Hertz. Also, wunderbar. 240 Hertz Touch-Sampling-Rate ist eigentlich ziemlich Wurst, denn für High-End-Games ist das Ding eh nicht geeignet. Und da kann Carl Payne noch so sehr darauf hinweisen, dass er Diablo Immortal darauf spielt. Das ist egal, ja. Und hat zwei Kameras, ein Dual-Kamerasystem also, was viele auch abschrecken dürfte. Dennoch geht es in Ordnung, weil es sind einmal, es ist eine 50-Megapixel-Kamera und von Sony und einmal eine 50-Megapixel-Kamera von Samsung. Einmal für Ultraweitwinkel, also für Hauptaufnahmen und das ist gut. Es bringt nämlich nichts, wenn die Weitwinkelkamera wie bei vielen Modellen nur 8 Megapixel hat. Also das ist vollkommen sinnlos. Eigentlich müsste die noch mehr haben als die Hauptkamera, denn das Bild ist ja weiter, also sind die Details quasi kleiner und je höher und desto höher müsste die Auflösung sein. Also das ist aber schon mal gut. Beides 50 Megapixel und damit ist es in Ordnung. Vorderseite 16 Megapixel Selfie-Shooter. Das Display, ich weiß nicht, warum man da Angst davor hat. Die Vorderseite wird fast nie gezeigt. Vielleicht wegen dem Punch-Hole, das da drin ist, auf der Seite links oben. Mich stört es überhaupt gar nicht. Ein paar Leute denken, das ist das Allerwichtigste, darüber zu jammern, dass da ein Punch-Hole drin ist. Ach, macht euch doch ein Loch ins Knie, sage ich dazu ganz einfach, fertig. Und damit ist das Phone also schon mal, wie gesagt, im Midrange veranschlagt. 4500 mAh Akku mit 33 Watt Wire Charging. Das lockt niemand mehr hinterm Ofen hervor. Wie gesagt, dieses Glyph-Interface und damit war es das. Es gibt Versionen mit 8 GB RAM und 128 GB Storage, für 469 Euro. Dann gibt es eine 8 GB mit 256 GB Speicher für 499 Euro. Und dann die einzige Version, die ich überhaupt irgendwie empfehlen kann, wenn überhaupt, 12 GB RAM, 256 GB Speicher für 549 Euro. Warum ist das besonders wichtig bei dem Gerät? Weil der Prozessor so schwach ist und da macht sich dann wirklich bemerkbar, wenn das Gerät nicht so viel Daten hin und her schaufeln muss. So, das war's, Leute. Das war die ganze Aufregung darum. Damit gibt es Dutzende von Modellen, die nicht nur besser ausgestattet sind, sondern sogar noch günstiger sind. Egal, Realme, ja, da sind etliche Modelle besser. Das Poco beispielsweise, was rauskommt international, Poco F4 5G beispielsweise, viel besser. Ja. Und so viele andere Geräte, die besser sind und teilweise eben noch günstiger. Ja, zum Donnerwetter sogar das Nord 2 ist besser. Ja, das Nord 2 5G ist günstiger und besser als dieses Teil hier. Ich bin ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe mit der Rückseite, habe ich schon gedacht, ja, das könnte vielleicht ein neues Design, neuer Designimpuls geben. Ja, aber zu einem Design gehört eben auch bei einem Smartphone die passenden technischen Daten, die müssen gut sein. Eine positive Nachricht ist, dass die Geräte jetzt wohl doch nicht ausschließlich per Einladung zu bekommen sind, sondern es wird wohl offiziell verkauft werden am 21. Juli auf der Nothing Website. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann ohne Einladung, kann man sich die Dinger kaufen, sofern natürlich welche vorhanden sind noch. Und ja, damit ist das Ganze dann über die Bühne. Das meist gehypte Phone dieses Jahres mit Abstand entpuppt sich jetzt leider als nichts Besonderes. Ja, also das war wohl nichts, mit nothing. Ne? Sehr, sehr schade. Ich dachte, es gibt ein paar Impulse, auch von dann, was ganz am Anfang mal so gesagt wurde, blieb nicht viel übrig, ganz klar. Es hieß, man möchte ein Gerät bauen, das mit allem kompatibel ist, ja, wo also alle Geräte leicht zu nutzen sind, quasi wie Plug and Play. Aber so einfach ist es eben nicht, wie ich schon vermutet habe. Und auch die Fachpresse hat da gleich eingeworfen, ja, wie soll das denn funktionieren, wenn nicht alle Geräte von Nothing hergestellt werden? Dann können die auch nicht so perfekt zusammenpassen, dass einfach nichts vom Nutzer gemacht werden muss. Und genau so ist es auch. Genauso sieht es wohl aus. Im Prinzip kann man schon fast sagen, das hat Carl Pei selbst eingeräumt in der Keynote. Wenigstens kann man da sagen, die haben nichts gesagt, was jetzt nicht stimmen würde. Sondern es war eine ehrliche Keynote. Das muss man zugute halten. Und ja, jetzt hat man eben hier aber dieses Problem geschaffen. Ja. Und wie soll man da jetzt einen erfolgreichen Start von einem neuen Gerät machen? Also man hat, wie gesagt, der KPR hat selbst zugegeben, dass diese Anbindung von anderen Hardware-Dingern eben so einfach jetzt noch nicht ist. Man hat zwar seine Nothing One Earphones und da ist auch eine spezielle Funktion drin, um die zu verbinden und so weiter. Also das war schon fast peinlich. Natürlich in jedem Smartphone ist eine Funktion drin, um die Earbuds zu verbinden. Und wenn das halt dann spezielle sind, ich meine, in den Sony-Telefonen ist schon seit eh und je spezielle Programme und Einstellungsmöglichkeiten für Sony-Produkte drin. Sogar auf meinem uralten Tablet Z3 Kompakt ist eine ganze Fülle von Kopfhörern, zum Beispiel Sony-Kopfhörern, auch kabelgebundene Kopfhörer, die man auswählen kann und dort zum Beispiel ein spezielles Soundprofil aktivieren kann, dass somit dieses entsprechende Headset perfekt klingt, so gut wie es geht eben, ne? Und so weiter und so weiter. Also, mein lieber Schwan, ich weiß auch nicht, was man machen soll. Ne? Ich bin enttäuscht, und zwar maßlos bin ich enttäuscht. Ja, es gibt's in Schwarz und Weiß, das ist auch sowas. Gibt's in Weiß, das sieht's noch gut aus, gibt's in Schwarz, das sieht's aus, na, von der Rückseite viel, kann man da nicht mal anders erkennen, als wie ein normales Smartphone halt. Und das war's. Keine besonderen Farben, keine persönlichen Design-Highlights, die man zum Beispiel setzen kann. Stellt euch mal vor, man hätte das customisieren können. Ja, ist das ein Wort? Customisieren? Also verändern können, selbst verändern können. Ja, dass man zum Beispiel sagen kann, nein, der Kreis in der Mitte, das soll zum Beispiel grün sein oder das soll ein Bild drauf sein, ja, eine Abbildung, ja, ein Logo oder ein Foto oder ähnliches, ja. Und die Farben der LEDs sollen von mir aus so und so sein. Übrigens weiß ich noch nicht genau, ob das RGB-LEDs sind oder ob das wirklich nur weiße LEDs sind. Also wenn man da mit RGB-LEDs noch ein bisschen die Farbe variieren könnte, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich befürchte, dass es nur weiß ist, weil ich sonst noch keine anderen Farben in der Präsentation und auf keinem Bild gesehen habe. Ja. Also, wisst ihr, das sind so Momente, wo ich einfach sage, da bin ich enttäuscht und ich würde am liebsten hier sagen, das Ding ist Schrott, fertig, nächstes Phone. Aber ich muss euch ja erklären, sagen und warum dieses Gerät, weil ich denke, dass dieses Gerät hier bei weitem nicht mit dem Hype mithalten kann. Zugegeben, da war es sehr groß, aber nee, so geht es wirklich nicht. Ja. Also Carpei, da muss ich sagen, das war ein Satz mit X, das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Team Rocket-mäßig war das. Okay, OnePlus, ne, die Firma, die CarPlay ja vorher hatte. Ist ja der Gründer von OnePlus, ne? Die haben jetzt das OnePlus 10T in Vorbereitung. Ich glaube, ich weiß nicht, ist es überhaupt schon draußen? Nein. Ist noch nicht ganz draußen, aber kommt ja demnächst. Und das soll das erste Gerät sein, das auch 16 GB RAM drin hat, zusammen mit 512 GB Storage. Ich weiß nicht, ob es die Version bei uns gibt, ja, ihr kennt das Problem ja, aber auf jeden Fall, es gibt eine Version mit 16 GB RAM, damit ist das erste Smartphone von OnePlus mit 16 GB. Das ist ganz gut. Es wird ja erwartet, ja, dass das 10T dann 6,7 Zoll Display hat, AMOLED Screen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 4800 mAh Akku, 150 Watt Fast Charging, habt richtig gehört, ja, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ist da drin und eben die entsprechende Größe vom Arbeitsspeicher. Das schadet nie. Bei OnePlus muss man halt jetzt im Moment ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe so das Gefühl, ich habe es ja schon in den letzten paar Sendungen gesagt, ich habe so das Gefühl, dass sie den Überblick an ihre eigenen Modellreihen verloren haben, denn es kommen viel zu viele OnePlus-Geräte raus. Und übrigens, wir haben ja jetzt den 18. Juni, Juli, 18. Juli 2022 und ich habe immer noch kein Android 12 auf meinem Nord 2 5G Pac-Man Edition bekommen. Das ist ziemlich traurig. Es wurde ja zwei Major Updates versprochen. Ja. Bei da gibt es eben genau das Problem. Es wurden gesagt 2 Jahre. Es wurde da interpretiert mit 2 Android-Versionen, weil ja jedes Jahr kommt eine neue Android-Version raus. Jetzt ist immer noch nicht Android 12 draußen für dieses Gerät und in kurzer Zeit kommt jetzt bereits Android 13 auf den Markt. Ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das Gerät das bekommt, bevor Android 13, also dass das Gerät Android 12 bekommt, bevor Android 13 überhaupt auf dem Markt ist. Es ist unglaublich. Das ist unglaublich. Da höre ich doch schon wieder die Stimmen in mir, die sagen, ja, die Schweine haben doch da tatsächlich wahrscheinlich das so weit nach hinten geschoben, dass die nur noch ein Major OS-Update bringen müssen, weil danach sind ja die 2 Jahre vorbei und dann brauchen sie kein zweites Update mehr zu bringen. Wisst ihr? Und das mit den Schweinen nehme ich natürlich zurück. Ja, das gehört sich nicht. Aber wisst ihr, das kommt daher, weil ich so richtig böse werde langsam auf diese Firmen. Und ich habe immer weniger Positives aus der Szene zu berichten, so wöchentlich. Ja, mittlerweile bin ich froh, wenn ich eine positive Nachricht mal habe. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Man sagt ja immer, wenn man zu viele negative Nachrichten hat, dann liegt es an einem selbst, weil man die anderen nicht mehr beachtet. Kann natürlich sein. Ja, kann natürlich sein. Muss man sich auf die kleinen positiven Nachrichten stürzen. Ja, aber wenn man so das Große und Ganze im Auge behält, merkt man langsam, dass es an allen Ecken und Enden momentan dampft. Ja, also das ist einfach, macht keinen Spaß mehr. Und das war auch das Versprechen hier von Nothing, ja, also quasi ein Werbeslogan war, konntet ihr euch noch erinnern, als das Kaufen von Technik noch Spaß machte? Das Problem ist, ich kann mich erinnern. Und sowas gehört definitiv nicht dazu. Also ein Gerät im mittleren Leistungsspektrum zum relativ teuren Preis groß hypen mit nichts Besonderem, das war schon immer ein Ärgernis bei mir. Ja? Da habe ich mich schon immer geärgert darüber. Also so macht man das nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als das noch schön war, wenn man Technik gekauft hat, als man noch begeistert war. Manchmal passiert es auch noch, ja, aber seltener, weil, wie soll ich denn das sagen? Da war wohl, bei mir zumindest, der Punkt, man kriegt es Nonplusultra in der Technik zu einem saubilligen Preis. Das ist das, was mich so richtig begeistert und wo ich dann wie ein kleiner Junge rumrenne und alle 5 Minuten bei Amazon den Bestellstatus check, ob das, wo das Paket gerade ist. Ja, das ist das. Oh, ja. Das letzte Gerät, das mich so richtig begeistert hätte, war die PS5. Naja, als ich es dann nach einem Jahr Verspätung bekommen habe, dann war es halt nur noch, ne, wird aber auch jetzt endlich Zeit. Anschalten, zocken, fertig. So. Ne? Die Begeisterung war da schon längst verflogen, weil, kennt man ja. Also, sowas ist natürlich übel. Und ich muss sagen, dass das hier kein Problem ist mit einer Firma per se, sondern dass es ein generelles Problem ist momentan. Ich weiß nicht, ob das nur bei den Android-Geräten so ist. Ich glaube, das ist auch bei zum Beispiel im iOS-Lager so. Ich höre auch da sogar von eingefleischten iOS-Fanseiten, die sagen, also jetzt reicht's langsam, könnte man wieder was Neues kommen. Wisst ihr, also so richtig neue Innovationen, so richtig was Geiles, wo man schon einen Monat vorher sich drauf freut und sagt, oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott, das muss ich haben, so, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Das ist so eine richtige Begeisterung. Aber nee, nee. Da fehlt was, da fehlt was. Und zwar eben anscheinend nicht nur im Android-Bereich, sondern allgemein ist momentan beim Technikbereich so ein Problem. Ja. Weiß auch nicht, woran das liegt. Ja. Das Letzte, was mich jetzt mal wieder einigermaßen begeistert hat, ist hier der Mini-PC, den ich mir vor kurzem geholt habe. Ja. War zwar jetzt auch nicht so die Riesenaufregung, weil das ein ziemlich Schnellkauf war, aber ich muss sagen, da bin ich sehr positiv überrascht davon. Das Ding ist schnell, ja, hat alles wunderbar funktioniert und übertrifft eigentlich noch die Erwartungen, die ich hatte. Ja, und das ist schön. Da ist man begeistert wieder ein bisschen. Ja. Aber so bei den Smartphones muss ich sagen, ist momentan echt Schicht im Schacht. Überhaupt, ja, auch technische Geräte momentan, egal ob es mein Sony-Fernseher ist, der ist noch gar nicht alt. Ja, der ist zusammen mit der PS5 dann gekauft worden. Die ist ja auch noch nicht so alt, leider, ne, weil ich es ja so spät bekommen habe. Die Smartphones und alles Mögliche, da muss ich sagen, da bin ich nicht mehr mit einverstanden, die Qualität, die da abgeliefert wird. Die Preise steigen unentwegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Bedienung ist nicht das, was ich noch vor ein paar Jahren akzeptiert hätte. Also ich weiß noch, als ich glaube, das war was die PlayStation 1 und PlayStation 2. Ich glaube, das war die PlayStation 1. Klar, die Grafik ist natürlich viel schlechter geworden, aber ich weiß noch, da haben wir Wipeout drauf gespielt. Und gut war, also, dass da eben keine Ruckler gegeben hat. Es gab nicht so viel, die Framerate ist mir egal, die Framerate muss aber gleichbleibend sein. Da darf nichts ruckeln. Das ist heutzutage anscheinend bei den Spielen. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch irgendwo auf irgendeinem Plan steht, Erfüllungsplan, ne? Das Spiel darf nicht ruckeln, ja. Wenn ich früher irgendein Spiel reingemacht hätte, ein Computer oder auf die PlayStation und das Ding hätte geruckelt, wenn das einmal geruckelt hätte, Spiel raus, fertig, Ende, Schluss. Das ist nicht akzeptabel. Deswegen habe ich auch nie die Blu-ray als irgendeine Alternative gesehen, denn die Blu-ray hatte ja die Angewohnheit und hat immer noch die Angewohnheit zu ruckeln. Könnt ihr euch mal gucken bei Kameraschwenks oder so. Das kommt wegen den unterschiedlichen Herzfrequenzen. Da haben die jetzt ja, ne, nach was weiß ich wie vielen Jahren, aber eigentlich für die Videospielindustrie gedacht, diese VRR, diese Variable Refresh Rate implementiert. Jetzt ist es besser. Also ich kann jetzt wieder manche Videospiele spielen und man kann sich zum Beispiel langsam drehen und es ruckelt nicht durch diese VRR. Ja. Wunderbar, so ist es. Also wir sind jetzt so fast, nicht ganz, aber fast auf dem Stand angekommen von Qualität, wie es eigentlich so ne, in der Zeit von der PlayStation 1 als grundlegend vorausgesetzt habe. So heftig ist es. Natürlich ist es klar, wo macht man das fest? Die Grafikauflösung ist unendlich viel besser geworden in allen Bereichen, bei den Smartphones, überall, ja. Klar. Aber so diese grundlegenden Sachen sind sogar schlechter geworden. Ich habe mal so scherzeshalber überlegt, wie war das vor etlichen Jahren, als ich TV angeschaltet habe. Ja, ich habe das TV angeschaltet Oh, in wenigen Sekunden war das Bild da. Ich habe das Programm ausgewählt und ohne merkliche Zeitverzögerung ist das Programm erschienen auf dem Bildschirm. Jetzt habe ich hier ein Sony TV, das ein Vielfaches von dem gekostet hat, was früher ein TV-Gerät gekostet hat. Ja, ein Vielfaches. Wenn ich damals gesagt hätte, ich kaufe mal einen Fernseher, der 800 € kostet, ja, dann, also 1600 Mark, dann hätte ich gesagt, ja, niemals, spinn weiter. So weit kommt's noch. Ja, niemals. Und jetzt ist das eins von günstigsten Angeboten gewesen, mit den technischen Daten, die man zum Beispiel für die PS5 braucht. Ja, also gibt es auch durchaus weitere. Normalpreis ist da eher so 1500 in dem Leistungsbereich. So. Jedenfalls habe ich da, schalte ich dann den TV ein. Dann braucht es erstmal 3, 4 Sekunden, bis das Ding hochgebootet hat. Dann drücke ich auf den TV-Kanal, dann dauert es wieder 3 bis 4 Sekunden, bis der umgeschaltet hat. Derweil bin ich schon so nervös, dass ich schon wieder auf eine andere Funktion von der Fernbedienung drücke, die dann natürlich auch wieder braucht, aber erst dann aktiviert wird, wenn die andere Funktion vollführt ist, was natürlich dazu führt, dass man innerhalb von kurzer Zeit schon gar nicht mehr weiß, was der Fernseher jetzt macht. Ja, ich bin einfach zu schnell für die Hardware, glaube ich. Und sowas kann ja nicht sein. Ich meine, auch hier mit dem Anschauen von irgendwelchen Sachen, ja, klar, ich brauche nicht mehr aufzustehen, brauche die DVD einzulegen. Das ist auch ein super Argument bei mir für Streaming, ja, wunderbar. Aber zum Beispiel gerade bei Amazon Prime, da geht mir jetzt regelmäßig die Hutschnur hoch, weil wenn ich dort ein Video starte, wird diese, jetzt habe ich fast schon wieder einen Kraftausdruck gebraucht, diese verdammte Werbung wird da gestartet, ja. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, Amazon Prime ist doch ohne Werbung, da bezahlt man nur dafür. Nein, natürlich ist es ohne Werbung, aber Amazon meint ja, sie muss immer für Filme und Serien Werbung machen, die bei Amazon laufen. Vor jedem Film oder jeder paar Folgen oder sonst irgendwas, ne? Einer Serie. Und der Werbeserver, also wo diese kurzen Trailer-Filmchen da laufen, der scheint momentan wohl ein Problem zu haben. Der braucht nämlich Ewigkeiten. Ich habe schon mal bis zu einer Minute gewartet, bis das eigentliche Video gestartet ist. Ja? 45 Sekunden, bis die Werbung gestartet hatte. Dann drücke ich die Werbung weg und dann dauert es nochmal etwa 13 Sekunden, bis das Video startet. Also das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Diese Produkte, also die Mehrheit der Produkte momentan würde ich als defekt bezeichnen, als nicht funktionsfähig. Ja. Die Tatsache, dass man eben dann doch Sachen machen kann, das heißt, wenn ich dann eben eine Minute warte, dann läuft's ja. Das ist doch aber nicht akzeptabel. Da verliere ich auch die Lust und deswegen macht es auch keinen Spaß mehr, diese Geräte in Betrieb zu nehmen. Hier das OnePlus Pac-Man Edition, da habe ich mich auch gefreut drauf. Ja, da war ich auch ein bisschen wieder nervös und dann bin ich enttäuscht worden. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber es sind so viele Kleinigkeiten, die addiert zusammen. Ich kann, hier, gerade eben habt ihr das vielleicht gehört, ich kann noch nicht mal die verdammten Nachrichten sperren, die mir sagen, dass die und die App zu viel Strom braucht. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Ich brauche einige Apps im Hintergrund, wie zum Beispiel die Amazon Echo App, ja, für das Smartphone. Ne? Die ist da drauf. Alexa App nennt sich die, ne? Und ich habe jetzt eure Geräte nicht angeschlagen. Und jeden Tag werde ich mindestens einmal daran erinnert, dass diese App im Hintergrund läuft und Strom verbraucht. Und man kann diese verdammte Stromwarnungsmitteilung nicht abschalten. Und ich habe alles freigegeben. Die App darf alles. Die darf mir das Telefon leer ziehen. Aber trotzdem kommt diese Warnung. Und übrigens, sie verbraucht eben gar nicht so viel Akku, wie die Meldung einem suggerieren macht, die verbraucht fast nichts. Genau, und die Meldung kriege ich dann jeden Tag für die Alexa-App, die kriege ich für Fairmail, die kriege ich für Amazon Music und für eine Reihe anderer Apps. Den verdammten Tag kriege ich diese Nachricht. Wisst ihr, alleine das wäre, also ich muss schon sagen, wie tolerant ich geworden bin in den letzten 20 Jahren, ist wirklich frappierend. Vor 20 Jahren hätte ich das Ding sofort in die Ecke gefeuert oder zurückgegeben oder fertig. Das hätte ich niemals akzeptiert. Ich war, vor 20 Jahren war ich da mega Perfektionist, deswegen kamen für mich auch nur solche Sachen wie im PlayStation 1 und so weiter in Frage, ja. Und auch Amiga war damals für mich das einzig wahre System, ja. Ein System, wo kein Multitasking drauf ist, das ist einfach nicht akzeptabel, ja. Und so weiter und so weiter. Also da war ich wesentlich intoleranter. Aber meine Toleranz findet halt auch Grenzen. Irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Die Technik muss funktionieren, ja, und ich muss nicht alles akzeptieren an Unzulänglichkeiten von der Technik her. Ja. Ich meine, was ist eigentlich aus dem Satz geworden? Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber der Computer muss immer auf den Anwender warten. Niemals darf der Anwender auf den Computer warten. Und wenn ich so das Smartphone benutze, dann muss ich sagen, da warte ich eigentlich unentwegt. Ich starte spielen, ich starte ein Spiel, dann verbindet er sich mit dem Server. Ich meine, ich habe ja nur eine 1 Gigabit Leitung, nur 1 Gigabit mit einer WLAN-Verbindung, ja, die etwa 730 Megabit pro Sekunde schafft. Und trotzdem, wenn ich das Spiel starte, dauert es bis zu einer Minute, bis die Server-Verbindung steht, bis die Daten vom Server heruntergeladen werden, die wohl benötigt werden. Dann wird nochmal gecheckt. Dann geht das Teil wieder von einem Screen in den anderen. Da muss ich wieder drauf drücken, damit dieses Spiel startet. Und dann geht es wieder los. Dann wird wieder irgendwas mit dem Server verbunden. Was ist denn da nur los? Und das ist sogar noch ein gutes Spiel, das Ni No Kuni beispielsweise. Aber das ist nicht nur bei dem so. Das ist bei Princess Connect Redive so. Das ist bei fast jedem größeren Spiel momentan so. Aber das ist doch nix. Das ist doch gar nichts. Deswegen habe ich da kaum noch Bock, was zu starten. Übrigens habe ich auch deswegen immer mehr Probleme, eine App der Woche zu finden. Ich habe wirklich die Lust verloren, nach neuen Apps zu schauen. Ja. Also ich habe mir heute war kurz dran zu überlegen, ob ich das diese Woche ausfallen lassen soll, die App der Woche. Ich habe dann noch in letzter Sekunde noch was gefunden. Ja. Auf die Firma kann man sich immer verlassen, aber da komme ich noch später dazu. Aber wisst ihr, das ist einfach nicht mehr okay. Ich möchte schon gar keine neue App mehr installieren. Weil ich genau weiß, okay, wunderbares Versprechen. Und wenn ich das Teil installiere, dann gibt es wieder hunderte von kleinen Störfaktoren, die einfach nerven. Und wie gesagt, jetzt habe ich das Update immer noch nicht bekommen. Das Android 12 Update, vielleicht ist es gut so und das ist der nächste Punkt. Man muss ja richtig Angst haben heutzutage vom Update. Anscheinend gibt es Qualitätskontrolle, gibt es nur noch in Geschichten aus früheren Zeiten irgendwie oder so. Keine Ahnung, die Firmen schmeißen momentan gerade alles raus, was sie wollen, ohne das richtig zu prüfen. Aber dann brauchen sie auch noch dazu zu lange, obwohl sie alles nur rausschmeißen. Ich weiß gar nicht, was da abgeht. Also es ist eine Vielzahl von Problemen momentan, die eben auf einen Zug rauschen. Und das ist eben nicht nur bei Smartphones so, das ist bei TV-Geräten so, das ist bei Spielkonsolen so. Ja, also das ist, gut, mit der PlayStation bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ja. Da konnte ich jetzt eigentlich nichts Großes sagen dagegen. Nur eins war von Anfang an halt zum Beispiel das Problem, die Speicherkapazität von internen SSDs ist viel zu gering. 600 Megabyte sind da frei für die Games letztendlich. Und da muss ich sagen, das ist ja von vorgestern. Ja, also ein Terabyte ist eigentlich, war schon bei der PS4 zu wenig. Bei der PS5 ist 600 Megabyte geradezu lächerlich. 2-3 Spiele und das war's dann. Ja, 2-3 Top-Games und das war's dann. Also wirklich unmöglich. Und man weiß ja, je voller die SSD ist, desto schneller geht sie kaputt. Das heißt, wenn das so weitergeht und ich immer am Limit arbeite, dann ist die SSD bald kaputt, die interne. Und dann haben wir ein großes Problem. Das heißt, ich muss mir demnächst auch noch eine zusätzliche interne NVMe-Platte holen für die PlayStation 5, bevor meine interne Platte endgültig kaputt geht. Ja. Also das sind alles solche Geschichten. Das ist genau sowas, ja. Wisst ihr, SSD ist so für mich die Bezeichnung von der neuen Technik, die offenbar die Tatsache zunutze macht, dass die Leute, weiß nicht, das Gefühl verloren haben von dem, was wichtig ist. Bei einer Festplatte ist bei mir hauptsächlich wichtig, dass die Daten sicher, lange und exakt gespeichert werden. Ja, das ist für mich das Wichtigste. Aber anscheinend ist für die meisten Leute viel wichtiger, dass die schnell gespeichert wird und schnell gelesen werden kann. Ja, also ich meine, wirklich schnell. Genau das machen die SSDs. Also wunderbar, die Firmen haben da reagiert auf den Markt. Ja, die SSD, super schnell. Ja, aber was ist mit der Datensicherheit? Tja, da können wir wieder diskutieren. Die Leute versuchen es wegzudiskutieren. Tatsache ist, dass eine SSD nicht so lange hält wie eine normale Festplatte von den Daten her, wenn man sie gut benutzt. Das heißt, wenn man sie auch ausnutzt in einem Zustand, in dem sie relativ voll ist und viel Daten schaufelt. Ich habe mir das angeguckt, ja. Also hier zum Beispiel die NVMe von Intenso, die ich mir geholt habe für meinen Mini-PC, die hatten 300 Terabyte Writing Limit, also was heißt Limit, das ist so diese normale Menge, die man eben schreiben kann auf diese SSD, ja, 300 Terabyte, so, und das ist halt, was soll ich sagen, ne? Das ist halt auch begrenzt. Ne? Und jetzt sagt man, ja, wie viel schreibst denn du? Ich weiß nicht, im Moment komme ich vielleicht so mit ein paar hundert Gigabyte aus. Ja? So in 2-3 Tagen. Ja? Also von daher wäre jetzt noch nicht so das große Ding, aber die Datenmengen werden ja immer größer. Ja, 8K Videos kommen bald, ne? Immerhin kann das Teil jetzt 8K, wunderbar. Aber muss ich sagen, da wird es einem schon Angst und Bange. Also Videoeditierung, da sind in der Woche dann, ne? Also wenn ich jetzt so ein richtig erfolgreicher YouTuber wäre, der jetzt jeden Tag ein großes Video veröffentlichen würde und ich würde die Videoeditierung mit dieser SSD machen, dann könnte ich es im halben Jahr fortwerfen. Ja, das ist so, ich könnte die wegschmeißen. In einem halben Jahr, Ende. Ende der Lebenszeit. Es gibt Leute, die schaffen das auch noch für Kitzer. Jetzt muss ich sagen, wie sind die Menschen dazu gekommen, das zu akzeptieren? Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der reine Wahnsinn. Warum? Das sind falsche Prioritäten. Ah, egal, okay. Jetzt habe ich aber wieder hier so richtig rundum weit ausgeholt, aber wir können es machen heute, weil so viele Themen haben wir gar nicht mehr. Aber ich mache trotzdem mal jetzt weiter. Redmi K50i wird kommen mit einem Dimensity 8100er Chipsatz von MediaTek. Das ist tatsächlich ein Redmi Note 11 Pro Plus. Ja. Und das wird also für Indien neu umbenannt eben, ja, zu Redmi K50i. Ob und wann das bei uns erscheint, weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall der 8100er Chipsatz von MediaTek. Damit wird das Teil ziemlich weit nach vorne geworfen bei AnTuTu. Trotzdem, dass es eigentlich ein Midrange-Gerät ist, da sieht man mal, wie die Sache für das Nothing Phone in der Realität tatsächlich aussieht. Ja, das ist nämlich noch unter dem Preis vom Nothing Phone, hat aber einen deutlich schnelleren Prozessor. Aber nicht nur ein bisschen, sondern extrem viel schneller. Da ist auch schneller als der Snapdragon 888 übrigens. Das ist ja der vorhergehende Flaggschiff-Prozessor. Zum Vergleich also hier, dieses Gerät hat ein 822.000 Antutu-Punkte, während der Snapdragon 778G Plus, der also beim Nothing Phone verbaut ist, nur auf kleine 551.000 kommt. Also deutlich schlechter. Ja, also unglaublich. Ja. Gut, das alles andere ist eigentlich Pipifax, ja, 6,6 Zoll IPS LCD-Screen. Das ist dann auch egal. 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Dann haben wir 64 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel Tiefenkamera. Ein Selfie-Shooter mit 16 Megapixel, 4400 mAh Akku, 120 Watt Fast-Charging, ja, und ja, somit hat eben jetzt dieses Redmi K50i, dass es auch mit 8 GB und 256 GB Storage gibt, halt technisch ein weiter Vorsprung zum eigentlichen Prinzip gleichen Preis. Und deswegen muss ich schon sagen, ist das für mich eben auch hier wieder die Frage, was will Nothing Phone eigentlich auf dem Markt überhaupt machen? Was machen die überhaupt? Ja, ich sehe da halt auch noch nicht irgendwas, wo jetzt der Nerv von einem Menschen getroffen wird. Ja, sei dem jemand ist jetzt halt, was ist, Carl Pei-Fan oder sowas und hat sich da jetzt begeistern lassen und will jetzt das Nothing, die Firma Nothing verteidigen. Ja, also ein wahrhafter Grund, muss ich sagen, kann ich hier ehrlich gesagt gar nicht erkennen. Ja. Da würde ich mir auf jeden Fall mehr das Redmi K50i kaufen, aber ich glaube, das Problem ist, das muss erstmal bei uns starten, ja, denn dass das Teil in Indien gibt und in einem anderen Namen in China nützt das hier eben jetzt nichts. So, ZTE Axon 40 ist auch ein Kandidat, wo ich immer wieder gesagt habe, Mensch, ZTE bietet eigentlich ganz gute Geräte für einen super Preis. Letzteres ist ja wie bei vielen anderen Firmen in der letzten Zeit immer wieder fraglich. Das Problem auch hier ist, das Gerät ist gut, aber es hat den falschen Prozessor drin, nämlich einen Snapdragon 8 Gen 1. Das ist nicht nur, da ist nicht nur gut dafür, dass man mit dem Ding Spiegeleier braten kann, nein, sondern es ist auch gut dafür, dass das Gerät richtig teuer ist. Schade eigentlich um das Gerät, denn die sonstigen Daten sind ja eigentlich ziemlich gut. 6,8 Zoll AMOLED HDR 10 Plus Screen, 2480 x 1116 Bildpunkte Auflösung, komische Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, eben diesen Qualcomm Snapdragon. Es gibt Versionen bis 12 GB RAM und bis zu 1 TB Storage, was ja auch sehr, sehr gut ist. 64 Megapixel Kamera. Hauptkamera 64 Megapixel Periskopkamera mit 3,5-fach optischem Zoom. Das ist übrigens ausgezeichnet. Ja. 64 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Also ihr seht, nicht nur Nothing kann das, sondern die mit einer Dualkamera, sondern ZTE kann das sogar mit einer Triple-Kamera. Dreimal die gleiche Auflösung mit normal optischem Zoom und Ultraweitwinkelkamera. Also ich würde mal sagen, wenn es die Software nicht verhaut von dem Phone, ist für Fotoaufnahmen hier dieses Gerät gut gerüstet. 16 Megapixel Front-Facing-Kamera, Fingerprint-Sensor wird im Screen, also unterm Screen gemacht, 5000 mAh Akku, 65 Watt Fast-Charging, das ist doch super. So, sieht aus wie ein Smartphone, Ne? Also nichts Aufregendes, vielleicht die Seiten sind mehr so Samsung-like, also so abgerundet. Ja, das mag vielleicht noch erwähnenswert sein. Aber ansonsten, okay. Schlecht sieht es nicht aus. Die Rückseite mit diesem gesprenkelten, ja, so wie also so Glitter im Lack oder im Material sieht auch schön aus. Gutes Kamera-Array passt auch gut, sieht professionell aus. Alles wunderbar. Die Leistung gut, okay, wie gesagt, ne, der Snapdragon ist schnell, der ist sehr schnell, es ist in Ordnung, ja. Nur halt, dass er eben wieder ziemlich schnell heiß wird und dann eben auch runtertaktet, ne, das Typische, und hier wird auch im Review schon gleich gesagt, dass das Phone schon einigermaßen warm wird beim Spielen, ja. Und das heißt, hier muss man also aufpassen. Problem wie immer mit dem Snapdragon 8 Gen 1. Ja, und das größte Problem mit dem 8 Gen 1 ist eben dann der Preis letztendlich. Das Gerät kostet 799 Euro, wobei ich nicht weiß, welche Version das ist. Es gibt nämlich auch mit 8 GB RAM, ja, und 256 GB Storage. Keine Ahnung, welche Ausführung das jetzt ist. Muss ich mal kurz nachgucken. Ja, so, da habe ich jetzt gerade mal nochmal nachgeschaut bei GSM Arena. Also tatsächlich die Version mit 128 GB RAM, 128 GB Storage und 8 GB RAM, die kostet im Angebotspreis sogar $777. Die 256 GB Version ebenfalls mit 8 GB RAM, $859. Für die anderen Versionen mit 1 Terabyte oder ähnliches habe ich leider keine Preisinformationen. Weiß auch nicht, ob es die Version dann überhaupt schon gibt. Aber das seht ihr, selbst bei der geringsten, also beim kleinsten Preis, muss ich sagen, ist das eben schon wieder eine richtige Hausnummer für ein Gerät, das eben ZTE heißt. Ich sag's ja immer wieder, mit ZTE erwartet man billige Geräte. Ganz, ist halt so, man erwartet billige Geräte. Ob das jetzt vom Preis her sogar gut ist, steht auf dem anderen, Blatt, aber man erwartet einfach ein Gerät, das billiger ist. Und dann hier ein Snapdragon 8 zu verbauen, der immer teuer ist. Ich glaube, der kostet fast so viel wie der Verkaufspreis von einem Smartphone. Ist auch nicht sehr vertrauenserweckend. Also, da müssen sich die Firmen ein bisschen zusammenreißen. Und die Alternativen sind da. Die Firmen müssen es nur verbauen. Und wenn eine Firma das nicht verbaut, dann ist es halt nichts für mich. Und ich denke, dass irgendwann werden diese Firmen auch diese Quittung bekommen. Der Smartphone-Absatz wird sicherlich nicht ewig bei steigenden Preisen auch weiter ansteigen. Ehrlich gesagt, ist es mir sowieso schon ein Rätsel, dass die Leute bereit sind, so viel Geld auszugeben. Technik, so war ich es immer gewohnt, wird billiger, nicht teurer. Was wir hier an Preiszuwachs haben bei den Smartphones, das ist abartig bis zu einem Punkt, wo ich sage, das ist moralisch schon nicht mehr okay, so viel Geld rauszuhauen für ein Smartphone, während die Welt momentan ziemliche Probleme hat. Das muss ich auch mal sagen. Nein, ich bin nicht ein Moralapostel, ich bin bereit, viel rauszuhauen für Technik, aber es muss in der Relation stehen von dem, was man bekommt. Ja, ein Smartphone für über 1000 Euro, da frage ich mich manchmal wirklich, wo soll das hinführen? Wo soll das hinführen? Ja, für 1000 Euro könnte man sich sogar was richtig Gutes leisten. Nicht nur ein Tool-Smartphone. Naja, egal. Die Google AI hat Probleme, User-Kommentare zu verstehen. Ja, die habe ich manchmal auch, wenn ich manchmal Kommentare unter Artikeln angucke, da stehen einem die Haare zu Berge. Offenbar hat da auch die Google AI die Probleme damit zu verstehen, was die Nutzer denn eigentlich sagen wollen. Ja. sei es jetzt die kryptischen Andeutungen, die sich immer mehr in Kommentaren durchsetzen, weil die Leute ja nicht mehr bereit sind, die Meinung klar und deutlich zu äußern. Ja? Aus verschiedenen Gründen. Manche, weil sie es einfach nicht wollen. Man will ja nicht seine Follower auf die Füße treten. Also macht man einen Kommentar so, dass man niemand auf den Füßen tritt. Das ist wie ein guter Politiker dann. Ja? Man redet viel und sagt nichts. Ja. Und dann sind noch die anderen, die, naja, ich würde mal fast sagen, die trollen. Ja. Und dann die Leute, die offenbar wirklich, manchmal, das ist erschreckend, manchmal wirklich, Wissenslücken offenbaren in den Kommentaren. Also nicht nur so spezielle Sachen, sondern so allgemeine Dinge. Leute, es gibt Menschen, die glauben an die verrücktesten Märchen. Verschwörungstheorien, Märchen. Mir wird's Angst und Bange, wenn ich hier so Kommentare lese. Meistens sage ich mir dann so zur Beruhigung, ja, das sind bestimmt nur Trolle, die wissen ganz genau, dass das nicht stimmt. Die schreiben das nur, um die Leute aufzustacheln. Ja. Ansonsten muss ich nämlich wirklich als manchmal zweifeln an der Überlebensfähigkeit von einer immer größeren Menge von Menschen in der Gesellschaft. Es ist wirklich nicht mehr zu fassen. Also geht mal auf heise.de und lest euch mal die Kommentare durch. Aber nur, wenn ihr gut drauf seid und genug Popcorn beiseite stehen habt. Ja, wenn ihr gut drauf seid, könnt ihr diese Kommentare mit viel Belustigung und so weiter lesen. Aber oftmals ist es eben bei mir so, dass das keine Belustigung mehr auslöst, sondern einfach nur noch traurig macht, wenn ich sehe, was manche Leute für ein Weltbild haben, was manche Leute glauben. In einem Land, wir leben im Jahr 2022 und manche Leute haben wohl irgendwie so ein Glauben an Sachen, das hätte ich eher so in die Jahre 1800 noch was reingepackt, wo man noch an offiziell noch so an Monster und Geister und Wawa. Ich meine, ja, wir alle kennen ja die, ne, Paranormal Activities und so weiter. Das ist cool, ne? Das ist ja. Also, ist ja. Nein. Okay, nein, das ist einfach nicht mehr so nachvollziehbar, was dort manchmal geschrieben wird. Und wenn ich denke, dass es solche Menschen wirklich gibt, die so absurde Theorien glauben, verrückte Theorien, dann wird es mir Angst und Bange. Also wirklich schlimm. Ich möchte auch keine Bewertung dazu abgeben. Nur, wenn sich das nicht ändert, dann hat unsere Gesellschaft bald ganz andere Probleme als Technik. Das kann ich euch sagen. Nämlich, dann werden die Technikfans mit den Mistgabeln auf den Scheiterhaufen getrieben, wenn das so weitergeht. Wir befinden uns, glaube ich, geradezu in einer Rückentwicklung, wo wir moderne Technik als die Schuld an allem Übel, was es auf der Welt gibt, zuweisen wollen. Dabei sind nur eine Spezies schuld an dem ganzen Übel in der Welt. Nicht die Hightech, sondern die Menschen. Und deswegen gibt es das Pogo F4 5G. Die Rettung der Vernunft, möchte ich fast sagen, ja. Auch wenn das Ding schwer zu reparieren ist, ja. Was jetzt in einem Video gezeigt wurde, ja. Nur 5,5 von 10 möglichen Punkten bekommen bei einem Teardown-Video. Trotzdem muss ich sagen, ist das eins von den Geräten, wo ich sage, hier stimmt die Relation. Ja, die Leistung und die, ach, wie soll ich denn sagen, die allgemeine Erscheinung von dem Gerät. Das Ding macht was her, es ist günstig, ja, $421, mein lieber Schwan, für die Leistung ist wirklich gut, ja. Ja, es hat auch diesen 870 5G Octa-Core-Prozessor drin, aber merkt ihr was, $421, ja, guter Preis. 6,67 Zoll Screen ist sofort verfügbar übrigens, ja. Dann Gorilla Glass 5, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, eine Adreno 650 GPU, gibt Version bis 12 GB RAM, 256 GB Storage, ja. Fingerprint-Sensor ist an der Seite, 64 Megapixel Kamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel Makrokamera, 4K bei 60 Hertz, bei 60 Frames pro Sekunde möglich. Lithium-Polymer-Akku mit 4500 mAh Kapazität, Fast Charging mit 67 Watt. Stimmt eigentlich alles, ja. Und das eben zu einem richtig niedrigen Preis. So soll es sein. Also das Poco F4 5G ist eigentlich die Rettung, ja, die Rettung von der ganzen Branche, meiner Meinung nach. Ja. So sieht es aus. Ich kann's momentan nur so sagen, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, also ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte jetzt ein neues Gerät kaufen. Na klar, ich habe jetzt hier das Nord 2 5G, das werde ich jetzt natürlich erst nochmal benutzen. Ich schmeiß nichts einfach sofort, ja, das ist ganz klar. Auch wenn man es schon teilweise richtig auf den Senkel geht. Ja, es ist immer noch gut, das Gerät, das muss man auch noch sagen. Das Gerät selbst ist technisch okay, nur es hat halt ein paar Bugs. Ja, da muss man ran. Und die nerven aber gewaltig. Aber wenn ich jetzt ein Gerät kaufen würde, dann würde ich mir tatsächlich das Poco F5 5G holen, weil das eine perfekte Balance hat zwischen diesem Preis und der Leistung, die eben hier gebracht wird. Ja. Und da brauche ich auch kein Blinken und hin und her. Übrigens, ich habe ja gesagt, die Dollarpreise und so weiter, das ist anscheinend schon eine ältere Seite. Ich habe eben noch mal gerade geguckt. Ich gucke mal gerade bei einem großen deutschen Anbieter. Ach, ist mir doch egal. Ich gucke jetzt mal bei Amazon. Moment. So, und da ist nämlich hier der ganz normale Straßenpreis mit drin. Ab 349 Euro genau. 6 GB RAM, 128 GB Storage, das ist die kleinste Version. Natürlich wäre die nichts für mich, ja. Die 8 GB RAM mit 256 GB Speicher kostet 449 Euro, ja. Und sehe ich hier auch noch die andere Version hier, nee, ist wohl nicht zu sehen mit 12 GB RAM. Guck mal nochmal in der Liste. Müsst doch, oder gibt es das wieder nicht in Deutschland? Doch, hier, ja. Genau, ich nehme jetzt gar nicht den Drittanbieter, sondern hier mal direkt mit Prime. Mit 12 GB RAM und 256 GB Storage für 699 Euro. Genau. Aber, ihr seht, ab 349 könnt ihr es bekommen. Ja. Und wenn ihr mal so ein bisschen weiter guckt, ja, dann, ich sehe auch übrigens hier, dass das F4 GT hier, das ich jetzt gerade für 699 gelesen habe, und das andere ist das X4 Pro 5G, da gibt es offenbar Unterschiede mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Ich habe jetzt von dem F4 5G eigentlich gesprochen, aber die nennen sich alle F4 5G, da gibt es eine GT-Version und eine Pro-Version und was weiß ich alles, ja. Aber alle haben eins gemeint, sie haben saugute Preise, und ich meine hier, was soll ich denn dazu sagen? Das ist der offizielle Preis, ja, ohne besondere Rabatte. 349,99 für 8 GB RAM und 256 GB Storage. Was soll ich denn dazu noch sagen, außer kaufen? Ja, ganz einfach. Also der Retter der Smartphones, das Poco F4 5G. So, zum Schluss noch ganz kurz der Google-CEO Sundar Pichai. Ich will ja immer Pikachu sagen, aber nee. der hat die Belegschaft jetzt aufgefordert, härter zu arbeiten und unternehmerischer zu handeln. Habt ihr auch so das Gefühl, dass das irgendwie bedenklich ist, wenn ein CEO das der Belegschaft sagt? Sie sollen härter arbeiten und unternehmerischer handeln. Fragt nicht, was ihr für euch tun könnt, fragt, was ihr für das Unternehmen tun könnt. So hört sich das ungefähr an, ziemlich übel, ja, echt übel. Und die Belegschaft soll härter arbeiten. Soll das etwa heißen, dass die jetzt nicht sehr hart gearbeitet haben? Also ich glaube, da würden einige Googler das anders sehen. Gut, einige vielleicht auch nicht. Ihr merkt schon, wo das Problem bei so einer Aussage liegt. Ja, also das ist ein internes Memo, das dürfte für ziemlich viel Ungemach sorgen bei den Googlern. Hintergrund ist offenbar der, dass der Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahr um 8% gesunken ist. Da kriegen die natürlich jetzt kalte Füße, denn Google ist ja nicht mehr das eigenständige Unternehmen, sondern ist ja jetzt eine Tochter von der Holding Google Alphabet. Und bei Google Alphabet, da sind natürlich jetzt die Aktionäre und die interessiert nur eins, Gewinne einfahren und sonst nichts, ja. Kein Wunder, dass da jetzt ein bisschen Druck ausgeübt wird. Nur, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ja. Die Firmen haben, oder ja, so Firmen wie Google haben jahrelang den Mitarbeitern beigebracht, wir haben hier eine ganz coole, lockere Atmosphäre und ja, bei uns wird der Mensch in den Mittelpunkt auch gestellt, ihr müsst euch nicht totarbeiten, aber ihr könnt freiwillig viel Leistung bringen und das hat eigentlich auch immer funktioniert. Wenn es jetzt auf einmal heißt, ja, jetzt ist Schluss mit lustig, arbeitet härter, dann ist es ein Bruch mit der ganzen Firmenphilosophie, meiner Meinung nach. Und sehr gefährlich. Denn die Leute, die das gewohnt sind, die werden sich nicht so unter Druck setzen lassen. Es gibt noch anderen Firmen, bei denen man anfangen kann zu arbeiten. Ja, die nehmen jeden Google-Mitarbeiter mit Kusshand. So ist das nicht. Okay, vielleicht ist es auch nur jetzt etwas, was in der Presse groß aufgebauscht wird. Mal sehen, wie sich das entwickelt hier mit dieser Aussage. Ein Verlust von Gewinn ist aber auch nicht so das Positivste, ne? Und ich meine, gut, Sundar Pichai, der hat wahrscheinlich überhaupt keine Freizeit mehr. Auch wenn er immer bei den Keynotes so macht, als ob er noch ein Live außerhalb von Google hätte, ne, mit seinen Kindern und seiner Frau und so, ne, kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn das für ihn gar kein Problem ist, ist das eine Sache, aber wisst ihr, es gibt Menschen, die arbeiten bei Google und die arbeiten, um zu leben. Und die leben nicht, um zu arbeiten. Das ist ein kleiner Unterschied. Alright, so, das war dann der Block mit den Themen und jetzt komme ich natürlich zum Schluss zur App der Woche. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, ein Riesending, ja, diese Woche überhaupt eine App der Woche zu finden. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe keine Lust mehr, ehrlich gesagt, einen Haufen neue Apps zu installieren und ehrlich gesagt, das Auffinden von neuen Apps wird auch immer schwieriger. Das, was man von Play Store angeboten wird, ist einfach nur immer dasselbe Müll. Ich weiß nicht, wie oft ich schon, wenn ich aufmache, weiß ich genau, ich krieg jetzt WhatsApp angeboten. Ja, ich habe das Ding sogar schon gefleckt, also als Spam gemeldet. Ja, aber nützt natürlich nichts. Ich sehe es trotzdem immer noch. Warum kann ich nicht einzelne Programme blockieren? Manchen Schrott möchte ich einfach nicht. Ja, oder ich weiß nicht, ich möchte Google gerne mal klar machen, dass ich mal WhatsApp noch nicht mal dann installieren würde, wenn ich dadurch den Nuklearkrieg verhindern könnte, okay? So ein Scheiß kommt mir nicht aufs Handy. Ganz einfach. Und, naja, gut, deswegen ist da eben, ja, wenn dann eben die Zeit in der Woche auch nur etwas knapp wird, dann habe ich keine Zeit eben mehr für krampfhaft nach einer App der Woche zu suchen. Und diese Woche wäre es fast so gewesen, dass ich keine mehr gefunden habe. Ja? Letztendlich, wie gesagt, habe ich eine Firma, auf die kann man sich fast immer verlassen, wenn es solche, wenn es eine Frage nach einer App der Woche gibt, und das ist Kairosoft. Und da wisst ihr schon, dass es wieder so ein Pixel-Art-Game ist. Und diesmal habe ich mal ausgewählt Ramen Sensei 2. The Ramen Sensei 2. Und sagt bitte nicht Sensei, dann gehe ich durch die Decke, okay? Japanisch E-I-A. Ja, gut, okay. Ah! Ramen Sensei 2. Was macht man? Man hat ein Ramen-Restaurant, unglaublich, ja. Man muss Ramen erfinden, die dann verkaufen. Das hängt allerdings davon ab, wie gut diese Ramen, die man verkauft hat, angenommen wird. Natürlich gibt es dabei viele Variablen, wie zum Beispiel die lokalen Food-Tester, die da kommen und die Ramen-Kreation auch tatsächlich testen. Dann gibt es Kunden, die ein Feedback hinterlassen, was sie gerne anders hätten. Wenn man das dann macht, muss man das beobachten. Ja, wenn das nur wenige Kunden sind, die jetzt so ein Feedback geben und die anderen mochten das eigentlich eher so, wie es war, dann ist es natürlich schlecht. Ansonsten kann das auch sehr, sehr gut sein, wenn man auf seine Kunden hört. Ja, wenn es die Mehrheit jedenfalls ist von den Kunden, nicht nur einzelne. Das wäre übel. Und dann kann man auch immer weitere sogenannte Toppings freischalten, die man auf das Ramen legen kann. Ja, und somit kann man dann diese Nudelsuppe, ja, das mal so direkt sozusagen, ne, eben so variieren, damit sie eben weitere Ramen-Fans anzieht und damit dann auch wiederum das, da verdient man natürlich Kohle, ganz klar, und damit kann man aber auch wieder das Restaurant schöner machen, neu gestalten. Dann kommen wieder mehr Leute, die haben aber auch wieder andere Bedürfnisse an die Ramen, ja, und so weiter und so weiter. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Und deswegen gibt es dann eine ganze Kaskade an Möglichkeiten, die man eben machen muss. Trotzdem ist das, und das finde ich eben schön an Kairosoft, nicht so schwierig und so undurchschaubar, dass es gar nichts mehr geht. Das ist ja so ein typisches Problem. Ich habe bei Ni No Kuni, bin ich jetzt am Punkt angelangt, wo ich eigentlich frage, wann hört das mal wieder auf? Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Also nur um die grundlegenden Sachen, die täglichen grundlegenden Sachen zu erfüllen, brauche ich 2 bis 3 Stunden am Smartphone dafür. Das ist doch verrückt. Ja? Und das ist einfach zu kompliziert. Da hat man auch dann irgendwann auch keine Lust mehr, also zumindest dann, wenn man noch ein Leben außerhalb von den Spielen hat. Ja. Bei Kairosoft ist es ein Game, das kann man auch mal schnell zwischendurch machen. Ja. Das kann man auch mal im Zug benutzen, ja, von Haltestelle zu Haltestelle. Und dann klappt das. Ja. Es ist nicht alles so extrem kompliziert, aber eben auch nicht so einfach, dass es zu durchschaubar ist, dass man das Spiel sehr leicht austricksen kann oder ähnliches, sondern es hat genau die richtige Mischung zwischen Komplexität und Einfachheit beim Spielen. Ja. Ramen Sensei ist von der Grafik her, wie ich schon gesagt habe, so ein Pixel-Art-Game. Also so, wie man es von Kairosoft eben gewohnt ist. Da gibt es auch zum Beispiel das Soft Games Developer, ja, was ich besonders gut fand. Ja, war auch schon mal App der Woche. Viele Games von Kairosoft waren schon mal App der Woche. Und die bleiben eben diesem Stil treu. Das Spiel ist kostenlos zum Download und dann kann man eben In-App-Purchases machen, ja, die sich allerdings hier in Grenzen halten, so dass man sagen kann, das ist absolut fair von der Aufteilung zwischen kostenlos und eben Pay-Games. Es wird Werbung eingeblendet bei der kostenlosen Version, natürlich. Ja. Die kann man auch umgehen. Hier mit, wenn man AdGuard als DNS eingibt, dann dauert der Start zwar länger, aber man sieht keine Werbung. Ja. Das ist beispielsweise eine Möglichkeit. Oder man guckt sich einfach die Werbung an und schließlich finanziert hier dann damit auch dieser Hersteller sein Spiel. Ich mache jetzt, starte jetzt gerade mal im Hintergrund das Spiel, weil ich wollte nochmal gucken. Ja, da kann man hier sogenannte Medals kaufen. Ja, die sind nicht ganz billig, aber man braucht nicht so viel. Mit diesen Medals kann man dann eben bestimmte andere Sachen freischalten, so dass eben man hier schneller vorwärts kommt. Aber wie gesagt, das ist eigentlich so gar nicht notwendig. Man kann das Spiel wunderbar auch so zocken. Und ja, das ist natürlich auch wichtig, damit es nicht frustrierend ist. Ja. Also insgesamt der Ramen-Sensei. Trotzdem, dass ich hier krampfhaft gesucht habe, ist es eine würdige App der Woche. Zumindest wenn man solche Games mag. Ich mag die schon. Kairosoft ist eigentlich durchweg. Es gibt kaum ein Spiel, was mir nicht gefällt. Unglaublich. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Links und Informationen sehen wollt zu den Themen in der heutigen Sendung, könnt ihr das natürlich tun in den Shownotes. Dort findet ihr die nötigen Links dazu und die Shownotes wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssten die zu sehen sein. Damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.